3. Den Weg beschreiben. Sprechen Sie die Sätze nach. Gehen Sie rechts. Gehen Sie bis zur Kreuzung und dann rechts. Gehen Sie zuerst rechts und dann geradeaus. Gehen Sie zuerst an der Kreuzung rechts und dann geradeaus. Gehen Sie die Straße entlang. Gehen Sie die Straße entlang bis zur Kreuzung. Gehen Sie bis zur Ampel. Gehen Sie bis zur Ampel und dann links über den Platz. Gehen Sie an der Kirche vorbei. Gehen Sie an der Kirche vorbei und dann rechts durch das Tor. Gehen Sie an der Ampel vorbei. Gehen Sie an der Ampel vorbei über die Straße. Gehen Sie geradeaus und dann an der ersten Straße links. Gehen Sie geradeaus und dann an der ersten Straße links. Hier rechts ist die Haltestelle. Nehmen Sie die Buslinie 100. Hier rechts ist die Haltestelle. Nehmen Sie die Buslinie 100.